Kundgabe 5128, empfangen durch Bertha Dudder am 10.05.1951. Stärkung des Willens. Kraftempfang durch das Wort. Ihr werdet immer der Stärkung bedürfen, auf dass ihr Widerstand leisten könnet dem, der euch herabzuziehen sucht, in die Tiefe. Euer Wille ist geschwächt und kann nur von mir noch Stärkung erfahren. Und diese solltet ihr bewusst erbitten. Dann könnet ihr auch standhalten allen Versuchungen des Leibes und der Seele. Der Widersacher arbeitet mit List und Gewalt, und ihr seid seiner Macht nicht gewachsen, solange ihr auf euch allein gestellt seid. Dann unterliegt ihr mit Sicherheit. Doch ihr könnet euch zur Wehr setzen. Ihr könnet triumphieren über den Satan, wenn ihr euch Stärkung verschaffet aus der Höhe, wenn ihr mich um Kraft anfleht und diese entgegennehmet durch mein Wort. Machet einen Versuch, gehet in der Not der Seele in die Stille und vertiefet euch in mein Wort in gläubigem Vertrauen auf mich. Dann erfahret ihr an euch selbst mein unmittelbares Wirken. Ihr seid von Kraft durchflutet und verlieret jegliche Furcht. Ihr seid dann zum Meister geworden über den Satan, und er kann euch nicht mehr schaden. Ihr müsstet euch des Öfteren stärken durch mein Wort, denn es ist die rechte Speise und der rechte Trank für die Seele, die nun auf den Körper den rechten Einfluss ausübt, sodass sich der Mensch gestärkt fühlt, seelisch und körperlich, dass jegliche Unruhe von ihm abfällt, er also geistig und körperlich gestärkt ist durch meine Kraft. Ihr nun, die ihr im Besitz meines Wortes aus der Höhe seid, ihr habet keinen Anlass, über Kraftlosigkeit zu klagen. Ihr seid direkte Empfänger der Kraft von oben, weil mein Wort mit meiner Kraft gesegnet ist und es für euch keine Kraftlosigkeit zu geben brauchte, wenn ihr euch nur in mein Wort vertiefet und so euch mit mir innig verbindet und also die Kraft auf euch überströmen kann. Mein Wort ist die geistige Ausstrahlung meiner ewigen Liebe und kann darum nur lebenerweckende Wirkung haben. Mein Wort ist ferner der Beweis meiner Gegenwart, also muss euch dieser Beweis auch stark machen im Glauben, dass ihr jeden Widerstand aufheben könnet, dass ihr den zu bannen vermögt, der euch versuchen will. Ihr werdet immer stärker sein als euer Versucher, solange ihr meines Wortes Kraft an euch wirksam werden lasset, solange ihr im Glauben an meine Gegenwart euch in mein Wort versenket und also mich direkt zu euch sprechen lasset. Dann vergeht jegliche Schwäche. Dann erstarket ihr an der Kraft aus mir, die mit dem Wort von euch aufgenommen wird und euch zu einem starken Wesen werden lässet, das jeglichen Widerstand zu leisten vermag und jeglicher Versuchung widersteht. Denn mit meinem Wort bin ich bei euch, und mir weichet jede böse Gewalt, so auch der, der mein Widersacher und somit euer Feind ist, und der euch gewinnen will, indem er eure Schwäche ausnützet, auf dass ihr zu Fall kommt. Ich aber stütze euch, und so ihr euch an mich haltet, werdet ihr niemals untergehen, ob auch der Boden noch so schwankend ist, auf dem ihr steht. Amen.